Sanchez. Ich? Hablas conmigo? Venga. Ven pa' fuera. Ich soll mit dir hinaus auf die Straße? No, ahora mismo. Pa' que te mate. Du willst mich erschießen, weil ich deine Frau geliebt habe? Los, komm. Komm, sag. Ich will, dass du mit mir hinauskommst, auf die Straße, dass ich dich erschießen kann, weil du meine Frau geliebt hast. O te pego un tiro aquí mismo, okay? Sabes lo que te digo? Während du im Kino warst, während du zuschauen musstest, wie dieses Arschloch von Henry Fonda mit seinen dreckigen Fingern die Brüste der Claudia Cardinale angreift, habe ich eine Pepita. Rafael Sanchez erzählt Spiel mir das Lied vom Tod. Hörspiel von Eberhard Petschinker und Rafael Sanchez. Musik Wolfgang Mitterer und Ennio Morricone. Regie Petschinker. Sommer 1980. Ein kleines Dorf in der Sierra Nevada. Wüste, Hitze, Staub. Eine Straße, zwei Gassen. Die eine führt zum Friedhof, die andere zum Kino. Manchmal sieht man die große Stadt in el Horizonte. Und wenn man Glück hat und der Wind bläst von Norden, hört man sie sogar. Im Dorf selber hörst du nichts. Du hörst nur den Wind, der die Fernsehantennen bewegt. Stille. Totenstille. Nein, nein, kein ausgestorbenes Nest. Siesta. Und wenn Siesta ist, hört sogar der Wind auf zu blasen. Alles schläft. Selbst die Fliegen. Die Großmutter, blutüberströmt auf dem Küchenboden. Der Großvater daneben mit dem Revolver in der Hand. Mierda, si estaba cargado. Oh, Scheiße, der war geladen. Wer hat ihn geladen? Hast du ihn geladen? Rafael! Mein Großvater war Präsident von El Cinematografo. 1980 hat das Spiel mit das Lied vom Tod zum Film des Jahrzehnts erklärt. Y esto significa, der Film wird an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat gezeigt. Im einzigen Kino des Dorfes El Cinematografo. Und der ganze Filmclub geschlossen in der Vorstellung. Ich bin 5. Als mich der Großvater zum ersten Mal mitnimmt in diesen Film. José Luis, sagt die Großmutter. Si solo tiene 5 años. Er ist doch erst 5. Si todavía es un crío. Er ist doch noch ein Kind. Dieser Film, meine liebe Maria, dieser Film ist der beste Film, der jemals gedreht worden ist. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass er ihn sieht. Du willst ihn doch sehen, den besten Film des Jahrhunderts. Rafael. Und ich habe ihn gesehen, den besten Film des Jahrhunderts. An jedem ersten und dritten Sonntag im Monat. Von meinem 5. bis zu meinem 10. Lebensjahr. 26 Sonntage pro Jahr. Plus 4 Extravorstellungen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten und am Geburtstag des Präsidenten des Filmclubs. Das sind 30 pro Jahr. Mal 6 Jahre. Das macht in Summe circa 200 Vorstellungen. Spiel mir das Lied vom Tod. Regie. Sergio Leone, Musik, Ennio Morricone, Dauer 159 Minuten. Der beste Film, der jemals gedreht worden ist. Schon der erste Dialog. Grandios. Der Zug fährt in die Station. Die drei Pistoleros, die hier jemanden abholen, begrüßen, umlegen wollen, entsichern ihre Colts. Nichts. Es steigt keiner aus. Ein Paket wird aus einem Waggon geworfen. Das ist alles. Der Zug fährt aus der Station. Die drei Pistoleros wollen schon weggehen. Da hören sie den Klang einer munteren Musik. Frank? Sie drehen sich um. Frank sent us. Und da steht er, Charles Bronson. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're... Looks like we're shy of one horse. You brought two too many. Szenenapplaus. Bei jeder Vorführung Standing Ovation. Esto es un diálogo. Ramon, tu che dices? Bienvenido. Fantastico, eh? Silenzio! Der Großvater muss jedes Mal für Ruhe sorgen. Caballeros! Silenzio, por favor! Ramon, silenzio! Que ahora van a matar a la familia entera. Ja, jetzt wird die Familie ausgerottet. Que ahora es cuando matan a la familia. Die Familie wird ausgerottet. Wieder eine wunderschöne Szene. Muy bien. Ja. Wieder eine wunderschöne Szene. Die Szene, die mir den Hals zuschnürt. Gut. Die Schießerei am Bahnhof. Dann ein Schnitt. McBain auf der Schneckenjagd. Hey, Pa! Sein kleiner Sohn Tim sammelt die toten Vögel ein. Sie gehen zurück zum Haus. McBain horcht. Irgendein Geräusch irritiert ihn. Ein Geräusch? Nein. Nach dem 10. Mal Anschauen des Films begreife ich, es ist kein Geräusch, das ihn irritiert. Es ist die Stille. Die Grillen haben plötzlich aufgehört zu singen. Das Haus steht ganz allein inmitten einer staubigen, öden Landschaft, in der nichts wächst, nur dürres, verbranntes Gestrüpp. McBain ist ein rauer Ire. Ein cleverer rauer Ire, der noch 5 Minuten zu leben hat. Sagt der Großvater zu mir, in der Küche. Er ist einem Unternehmer im Weg, einem Krüppel. Mr. Morton. Mr. Morton hat einen Traum. Er will eine Eisenbahnlinie bauen, vom Atlantik bis zum Pazifik. Eisenbahnen brauchen Wasser damals. Und McBains Grundstück ist das einzige weit und breit, auf dem sich ein Brunnen befindet. Verstehst du? McBain war der einzige unter diesen Dummköpfen, unter diesen Säufern, diesen Siedlern, der einen klaren Kopf hatte. Der gesehen hat, dort drüben bauen sie an der Eisenbahn. Und da müssen sie vorbei, an diesem Brunnen. Und da hat er das Land gekauft, für Quattro Duros. Und um diesen Brunnen herum wird er eine Station bauen. Ein Dorf. Eine ganze Stadt. Wird er. Wollte er. Und im Gebüsch lauert die Stille. Im Gebüsch lauert Henry Fonda, der Killer im Dienste von Mr. Morton. Für McBain ist ein Festtag heute, ein Feiertag. Seine Geliebte, seine neue Frau, Claudia Cardinale, kommt mit dem Zug aus New Orleans an. Damn it, Patrick! Coming, Pa! Patrick ist sein älterer Sohn. The train will come in and there won't be no one to meet your mother. Sagt er zu seiner Tochter. Sie richtet das Essen, das Festessen für Claudia Cardinale. You'll have beautiful new clothes and you won't have to work no more. We're going to get rich, Pop. Who knows? Er geht zum Brunnen, holt Wasser. Wieder ist es ganz still. Totenstill. Großaufnahme, das Gesicht von McBain. Großaufnahme, das Gesicht von Maureen. Dann fliegen die Schnepfen auf. Maureen schaut ihnen lächelnd nach. McBain schaut wie ein Jäger auf sie. Keiner der Vögel ist getroffen. Maureen sinkt langsam zu Boden. McBain stürzt hin zu ihr zu seinem Gewehr, wird im Lauf von Kugeln getroffen. Patrick wird vom Pferdewagen runtergeschossen. Schnitt auf die Tür des Hauses. Man hört Schritte. Timmys Schritte. Er hat die Schüsse gehört. Er will sehen, was passiert ist. Die Schritte, der Einsatz der Musik. Timmy bleibt bei der Tür stehen. Ich weiß, jetzt wird auch er erschossen und ich... Ich flüchte aus dem Kino, ich renne nach Hause, ich kann nicht sehen, wie sie ihn umbringen, ich will nicht, dass er stirbt. Wenn ich nicht hinschaue, wird es nicht passieren. So ungefähr muss ich damals gedacht haben. Das ganze erste Jahr flüchte ich vor dieser Szene, höre hinter mir das Gelächter der alten Männer, höre die Musik, die Schüsse. Die Großmutter sitzt mit der Nachbarin vor dem Haus und strickt. Ich renne über die Straße. Raphael, bist du nicht im Kino? Wo ist der Großvater? Hat er dich wieder allein gehen lassen? Ich sag ihm das jeden Sonntag. Man muss diesen Film nicht sehen. Mit 5. Ab jetzt bleibst du da sitzen. Bei mir. Dieser Film, das ist nichts für dich. Weißt du, in der Nacht wird er wach und schreit und zittert und fürchtet sich. Aber, mein Kleiner... Das ist doch nur ein Film. Das ist doch nur ein Spiel. Niemand wird wirklich erschossen. Fernanda, du redest genauso dumm daher wie José Luis. Er sagt auch immer, das ist doch nur Kino. Aber, mein Kleiner, er hat wirklich Angst. Und ich verstehe das auch. Weißt du, da sieht man zuerst, wie ein Vater mit seinen Kindern ein Willkommensfest vorbereitet. Für die neue Mutter der drei Kinder, diese Kardinale. Und dann werden die alle hinterhältig ermordet. Nur der Kleinste war zufällig im Haus. Und jetzt, wie er die Schüsse hört, will er sehen, was los ist. Und da kommt diese dramatische Musik. Ich habe das alles noch ganz genau vor mir. Die Männer kommen aus dem Gebüsch. Diese feigen Schweine kommen aus dem Gebüsch und der Kleine steht ihnen gegenüber. Er ist 6, vielleicht 7. Und dieser miese Typ zieht die Pistole und mit einem dreckigen Grinsen auf den Lippen erschießt er ihn. Ich war so empört, entsetzt. Mit Tränen in den Augen sitze ich im Kino. Wie soll denn dann ein kleiner Bub diese Szene verkraften? Wo stehst du da herum? Du könntest längst dein Zimmer aufgeräumt haben. Dann das Abendessen. Die ganze Suppe hindurch Stille. Nada. Nichts. Beim Salat. Kein Wort über meine Flucht aus dem Kino. Auch bei den Patatas. Nichts. Die Großmutter wartet mit ihrer Attacke bis zu den Frutta Fresca. Er war wieder total verstört, weil sie den Kleinen erschossen haben. Der Großvater zwinkert mir zu. Wir haben beide gewusst. Jetzt. Jetzt muss es kommen. Jetzt geht's los. Er schält seelenruhig seinen Apfel weiter, schneidet ihn in kleine Stücke. Was soll ich machen? Du sollst einsehen, dass das noch nichts ist für ihn. Aber das ist doch nur Kino. Und das habe ich ihm schon zigmal erklärt. Was sehen wir am Sonntagnachmittag? Raphael? Una película? Und was ist das? Ein Film? Und wieso weint er dann, wenn das alles nur ein Film ist? Was weiß denn ich? Wenn er nicht immer aus dem Kino laufen würde, hätte er vielleicht schon bemerkt, dass sich der Tod des kleinen Buben nur in seinem Kopf ereignet. Man sieht nichts. Das ist doch nicht wahr. Das Kind wird brutal ermordet. In deiner Vorstellung, in deinem Kopf. Also, man sieht, wie die Männer in diesen langen Mänteln aus dem Gebüsch kommen, ja? Man sieht, wie Henry Fonda seinen Revolver zieht. Man sieht die entsetzten Augen des kleinen Buben. Man sieht das dreckige Grinsen, man sieht den Revolver und man hört einen Schuss. Und dann ist der Bub tot. In deiner Vorstellung, ja. Aber man sieht einen Zug. Und das ist Film. Das ist Kino. Das ist grandios. Und das ist trotzdem nichts für ihn. Der Großvater legt das Messer auf den Tisch und steht auf. Seine strahlend blauen Augen blitzen wild. Er geht zur Kommode. Gut. Gut. Also machen wir Kino. In der Schublade dort liegt sein Revolver. Ich weiß das. Er putzt ihn an jedem Sonntagvormittag. Jetzt erschießt er sie, denke ich. Jetzt erschießt er sie. Ich habe diesen Revolver gestern geladen. Lieber Gott im Himmel, bitte mach, dass er nicht abdrückt. José Luis, was machst du? Kino. Jetzt mache ich Kino. Oh, Scheiße, der war geladen. Wer hat ihn geladen? Hast du ihn geladen? Raphael? Raphael, feuer me. Feuer me. Pepita hat schwarze Augen, schwarze Haare und einen Idioten von Ehemann im Augenblick. Hey. Hey, Sanchez. Venga. Ven pa' fuera. Okay. Aber damals, vor 17 Jahren, gehörte sie mir. Sie war ein Jahr jünger als ich. Wir saßen hinter dem Haus in einem Hühnerstall. Sie wollte, dass ich sie küsse. Wir schlichen in der Abenddämmerung auf den Friedhof. Sie wollte, dass ich sie an mich drücke und ewige Liebe schwöre. Bis in den Tod, Raphael. Bis in den Tod. Ich tat alles, was sie wollte. Ich schwor ewige Liebe, ich aß Hühnerscheiße. Ich blieb sogar im Kino sitzen, weil sie es wollte. Sie durfte den besten Film des Jahrhunderts nicht anschauen. Ich musste ihn erzählen, vorspielen, Szene für Szene, Satz für Satz. Sie saß da, im Hühnerstall, mit großen Augen. Und ich spielte Charles Bronson, wie er die drei Pistoleros erledigt. Ich spielte Henry Fonda, wie er diesen Timmy, kaltschnäuzig, mit einem dreckigen Grinsen auf den Lippen, abserviert. Sie lachte. Sie weinte. Sie liebte mich. Pepita. Pepita, warum? Warum hast du geheiratet? Warum hast du diesen Typen geheiratet? Ich hab doch geschrieben. Ich hab doch geschrieben, ich komme zurück. In jedem Brief habe ich geschrieben, ich komme zurück. Ich liebe dich und ich komme zurück. Mit 7 habe ich eine Lupe. Der Großvater überreicht sie zum Geburtstag. Ich betrachte Fliegen, Blumen, Briefmarken. Ich entdecke zufällig, dass man Papier entzünden kann, wenn man sie im richtigen Abstand hält. Und dann sind wir im Hühnerstall, Pepita und ich. Die Sonne fällt durch ein kleines Fenster schräg herein. Sie fängt ein Küken, hält es in der Hand, küsst es. Ich hole die Lupe aus der Hosentasche, sage: Schau, schau, was ich dir zeige. Komm, komm daher, komm in die Sonne. Willst du das Auge sehen, in 5-facher Vergrößerung? Komm, komm hierher, komm in die Sonne. Pepita hält das Küken in den Sonnenstrahl. Und ich halte die Lupe über das Auge des Kükens. Schau, sage ich, siehst du, es glitzert. Hey, tienes miedo? Hast du Angst? Halt still einen Moment, sage ich. Und richte die Lupe so ein, dass der Brennpunkt genau im Auge des Kükens liegt. Schau. Schau. Jetzt. Das Auge des Kükens fängt Feuer. Qué malo que eres. Qué malo. Hola, tia Fernanda. Por fin. Entschuldige, dass ich zu spät bin. Können wir fahren? Oh, Pepita, wie schön du bist. Du kommst doch mit. Den kleinen Prinzen da nehmen wir auch mit. Onkel As. Pepitas Onkel. Tio As. Aus der Stadt gekommen, mit dem dicken Auto. Raphael, du bleibst da. Ah, buenos días, señora María. Onkel As verneigt sich tief vor meiner Großmutter. Ich fahre Ihre Nachbarin, Tante Fernanda, zu Ihrer Schwester Argentina ins Spital. Die liegt im Sterben, das hat sie Ihnen sicher erzählt. Sie wird doch nicht sterben. Der Kleine kann doch mitkommen. Tante Argentina freut sich sicher. Und außerdem, denken Sie, Pepita und er auf dem Rücksitz. Ah, bonjour, Señor José Luis. Lass ihn doch mitfahren, Maria, sagt der Großvater, der gerade aufgewacht ist aus seiner Siesta. Wann hat er schon Gelegenheit, hinauszukommen aus unserem Nest? Tio Ast zeigt ihm die große, weite Welt. Ich weiß, was er ihm zeigt. Er zeigt ihm die Casinos und die Spielhallen. Muss er das alles schon sehen? Er ist erst 8. Tante Fernanda, Pepitas Großmutter, unsere Nachbarin, schwört, dass sie mich nicht aus den Augen lassen wird. Aber Maria, ich bin doch dabei. Ich fahre doch mit. Also dann, geh dich waschen und zieh den Sonntagsanzug an. Ich stürme mein Zimmer, zieh den schwarzen Anzug an, dazu die schwarz-weiße Lackschuhe und ins Knopfloch eine Plastikrose. Hey, Kleiner. Die ganze Stadt wird dir zu Füßen liegen. Gracias, Signora Maria. Pepita, was sagst du? Das ist ein Prinz. Dale un beso. Gib ihm einen Kuss. Wir kommen ins Spital. Ein riesiges Spital. Tante Argentina, eine uralte Frau, ohne Zähne, mit Glatze und einem irren Blick, liegt auf Zimmer 111. Sie schläft. Wir setzen uns. Als sie aufwacht, hält sie uns für Zigeuner, die ihr das Geld stehlen wollen, und schreit um Hilfe. Onkel Ass drückt ihr das Gebiss in den Mund. Da beruhigt sie sich. Wie geht's dir? Tante Argentina. Gut. Jetzt stirb ich dann bald. Hi. Tante Fernanda, ihre Schwester, unsere Nachbarin, Pepitas Großmutter, beginnt zu weinen. Aber nein, Tante Argentina. Heute muss man nicht mehr sterben. Heute stirbt kein Mensch mehr. Das war früher. Ehrlich? Die Tante ist neugierig geworden. Da stirbt man heute gar nicht mehr. Was tut man denn dann? Ja, man wechselt nur schnell auf die andere Seite. Wechselt auf die andere Seite. Ein paar Monate später hat er auf die andere Seite gewechselt. Tio Ass. Durch einen Schuss. Mitten ins Herz. Im Spielcasino. Einer der Spieler beschuldigt ihn. Du hast ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Worauf Tio Ass aufsteht. Ganz langsam steht er auf. So, ich habe ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Und das hast du gesehen. Du hast gesehen, dass ich ein Ass aus dem Ärmel gezogen habe. Los, komm. Komm, sag. Ich habe gesehen, dass er ein Ass aus dem Ärmel gezogen hat. Ja, das habe ich gesehen. Du hast ein Pik-Ass aus dem Ärmel gezogen. Ein Pik-Ass. Onkel Ass steht auf. Da hast du die Jacke, du Maricón de Mierda. Und zieht seine Jacke aus. Da hast du meine Jacke und schau nach. Willst du das Hemd auch? Vielleicht habe ich ja auch ein Herzass versteckt in den Manschetten. Er wirft ihm das Hemd zu und zieht sein Messer aus dem Stiefel. Los, schau hinein in den Ärmel. Na los! Der Typ zieht ebenfalls seine Jacke aus. Die Spieler im Casino bilden einen Kreis um die beiden. So erzählt der Großvater diese Szene in der Küche. Los, schau hinein in den Ärmel. Na los. Und dann schneide ich dir ein Ohr ab, du Lügenmaul, du Hurensohn. Aber José Luis, musst du ihm das Fluchen schon beibringen? Er ist doch erst 8. Ja, ich bin 8 damals und habe den Film inzwischen an die 100 Mal gesehen. Davon circa 40 Mal ganz. Ich kenne diese Szene. Ich kenne sie. Henry Fonda, das ist der Bösewicht. Und Charles Bronson, Tio Ass, stehen sich gegenüber. Das Duell. Sie umkreisen sich langsam. Sie schauen sich tief in die Augen. Na, was ist? Wo ist dein Messer, du verlogenes Schwein? Komm schon, zieh dein Messer. Oder knie dich nieder und sag, ich will mir das Ohr lieber selber abschneiden. Hey, hat keiner ein Messer für ihn? Hat keiner von euch ein Messer für diesen Scheißtyp? Pedro, geh in die Küche. Bring ihm ein Messer. Und dann der Schuss. Direkt ins Herz. Der Typ ist zu feig für einen Kampf mit dem Messer. Verstehst du? Der Typ ist zu feig für einen Kampf mit dem Messer. Er zieht eine Pistole und schießt Onkel Ass nieder. Dann flüchtet er. Flüchtet aus dem Casino, flüchtet aus der Stadt, flüchtet aus Spanien, flüchtet aus Europa, bettelt um Asyl in der Schweiz. Verstehst du? Verstehst du? Onkel Ass wird mit einem riesigen amerikanischen Schlitten ins Dorf gebracht. Die Freunde vom Casino begleiten ihn. Sie fahren in einer Kolonne vor. Eine unglaubliche Reihe von offenen Wagen, in denen die Damen sitzen. Mit schwarzen Kleidern, Hüten und weiß geschminkten Gesichtern. Onkel Ass liegt aufgebahrt auf einem grünen Tuch. Er hat einen weißen Anzug an, dazu ein weißes Seidenhemd und ein Herzass in jedem Ärmel. Die Freunde vom Casino spritzen Weihwasser auf ihn und Champagner. Sie verneigen sich vor Tante Fernanda, stecken Pepita einen Geldschein zu. Die Blasmusik spielt. Ich werde diesen Paco, diesen Mörder, dieses feige, hinterhältige Schwein finden. Ich werde ihm ein Ohr abschneiden und es dir aufs Grab legen. Das schwöre ich dir. Hey. Vier Männer mit riesigen, groben Händen nageln den Sarg zu. Hey. Heben ihn hoch und tragen ihn zum Friedhof. Für mich ist das der Schock. Onkel Ass im Sarg und der Deckel wird draufgenagelt. Silenzio. Pepita, danke von mir. Ramon, Ruhe. Silenzio. Jesus, por favor. Wieso ist er nicht auf der Toilette? Lo saco. Queridos amigos. Queridos miembros del Cineclub, el cinematógrafo. Pablo Serrano. Pablo Serrano. Unser Freund, unser früherer Bürgermeister, mein Vorgänger als Präsident des Filmclubs. Jetzt ist er Konsul in der Schweiz, wie ihr wisst. Hat mich vor ein paar Wochen angerufen. José Luis. Ich weiß, deine Aufgaben als Präsident des Filmclubs nehmen deine ganze Zeit in Anspruch. Du hast keine ruhige Minute, trotz Frühpension. Und deswegen habe ich auch lange gezögert, dir diesen Job anzubieten. Aber ich finde einfach keinen besseren Mann. Silencio! Jesus, por favor. Queridos amigos, ich soll in der Schweiz im spanischen Sozialamt den Chef spielen. Ich wollte nicht. Habe ich ihm gesagt, hör mal, Pablo, wir sind hier mitten in einer Diskussion über den besten Film des Jahrhunderts. Ah, Some Like It Hot. Was? Some Like It Hot? Maria, hör dir das an, was er sagt. Some Like It Hot, der beste Film des Jahrhunderts. Nein. Frag mich in ein paar Jahren. Queridos amigos, Pablo Serrano. Some Like It Hot. Aber er hat gesagt, die spanische Kolonie in der Schweiz braucht dich. Die Spanier hier brauchen einen Mann wie dich. Und außerdem können wir dann von Zeit zu Zeit eine Partie Schach spielen. Wie früher. Queridos amigos, dann habe ich ja gesagt. Pepita, weine nicht. Raphael schreibt dir jeden Tag einen Brief. Gib ihr einen Kuss, Raphael. Gib ihr einen Kuss. Venga, Raphael, dale un beso. Raphael, gib ihr einen Kuss. Gib ihr einen Kuss. Pepita, Suiza es... Jo, qué mierda. Die Schweiz, hey, Das glaubst du nicht. Pero, aber ich halte durch. Ich will finden diesen Paco. Diesen Mörder. Diesen Schwein. Adios, amor. Zwei Jahre später. Ich bin 10 damals. Nach meiner Übersiedlung in die Schweiz habe ich ein Foto von ihm in meiner Brieftasche. Ich gehe in jeden spanischen Club. Zürich, Basel, Genf. Wenn ich die Tür öffne, hört die Musik auf zu spielen. Die Flamenco-Tänzerin hält mitten in der Bewegung inne. Der Mann hinter der Bar geht in Deckung. Ich gehe zu den Spieltischen. Man schaut mich mit großen, entsetzten Augen an. Man kennt mich inzwischen. Man kennt mich. Die ganze spanische Kolonie in der Schweiz weiß, ich suche Paco, den Mörder von Tio Ass. Ich sehe ihn stehen an der Bar. Er unterhält sich mit einer Frau. Hey Paco, saca tu navaja. Was ist los, Kleine? Zieh dein Messer. Sales a la calle o quieres que te corte la oreja aquí, delante de todos. Kommst du mit mir hinaus oder willst du, dass ich dir das Ohr hier abschneide? Vor deiner Freundin. Er lacht. Du willst mir das Ohr abschneiden? Nicht willst. Ich werde dir das Ohr abschneiden. Jetzt lachen alle, applaudieren, bilden einen kleinen Kreis um uns. Und? Wer bist du, du großer Ohrabschneider? Ich? Du fragst, wer ich bin? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin das Ass aus dem Ärmel von Onkel Ass. Raphael, aufstehen. Frühstück. He not only plays, he can shoot too. Und schreibt den Brief fertig. Pepita. Suiza no está mal, die Schweiz ist gut, no es una mierda. Está prohibido jugar. Glücksspiel ist hier verboten. Schwein kann aber nichts anderes, er muss zum Sozialamt. Und dort ist mein Großvater. Pepita. Paco es un hombre muerto. Schwein ist ein toter Mann. Adios, amor. Ab diesem Zeitpunkt bin ich jede freie Minute in der Oficina Laboral de España. Der Nächste. Eines Tages wird er kommen. Die Tür wird aufgehen und er wird dastehen. Die Augen gesenkt, schmutzige Kleider, unrasiert. Der Nächste. Er weiß, wie man einen Auftritt beim Sozialamt inszeniert. Den Cadillac hat er ums Eck geparkt, in zweiter Spur, mit laufendem Motor. Der Nächste. Er schleicht herein. Macht ganz auf zerrüttete Existenz. Mit zittrigen Fingern füllt er irgendwelche Formulare aus. Der Nächste. Und da hole ich mir sein Ohr. Buenos días, señora Teresa. Eines Nachmittags steht er da. Hey, das ist er. Das muss er sein. Ich verstecke mich hinter der Fahne, die hinter dem Schreibtisch der Sekretärin steht. Hole das Foto aus der Tasche. Er ist unglaublich gut verkleidet. Was wollen Sie da? Señora Teresa. Immer schön direkt, wie ein Baske. Was kann ich tun für Sie? Er hält ihr seine Hand hin. Großaufnahme. Eine Hand, an der der Zeigefinger und der kleine Finger fehlen. Nein, das ist er nicht. Das kann er nicht sein. Dass er sich für einen Auftritt beim Sozialamt 2 Finger abgeschnitten hätte, das kann ich nicht glauben. Dazu ist er zu feige. Tut mir leid. Für den verlorenen Finger in Spanien sind wir nicht zuständig. Und für den Finger von der Schweizer Baustelle bekommen Sie ohnehin Ihre Rente von 700. Der Nächste. Por favor. Tut mir leid. Eine Erhöhung ist nicht möglich, aber das habe ich Ihnen letzte Woche schon gesagt. Der Nächste. Por qué no es posible? Ist nicht möglich. Mehr ist nicht zu sagen. Und jetzt nehmen Sie Ihre Koffer und gehen Sie zurück nach Spanien. Der Nächste. Der Mann, ohne Zeigefinger und ohne den kleinen Finger an der rechten Hand, stellt langsam seinen Koffer ab. Der Nächste. Zieht einen alten, verrosteten Revolver aus der Manteltasche. Mit beiden Händen umklammert er ihn, den riesigen, alten, verrosteten Revolver. Mit dem Mittelfinger versucht er abzudrücken. Der Nächste. Großaufnahme. Der Revolver, Die Hand, die verkrüppelte Hand. Der Revolver zittert. Er kann ihn nicht auf ein Ziel fixieren. Sie sollen gehen. Haben Sie mich nicht verstanden? Der Nächste. Ein Schuss. Ein zweiter Schuss. Aus 2 Metern Distanz. Der erste Schuss schlägt in den Schreibtisch. Der zweite in die Mauer. Knapp oberhalb der Fahne, hinter der ich stehe. Ja, sind Sie wahnsinnig geworden? Der Nächste. Der Mann versucht nachzuladen, aber ein junger Typ schlägt ihm den Revolver aus der Hand und reißt ihn zu Boden. Mein Großvater, der sein Büro nebenan hat, der die Schüsse hört und das Geschrei seiner Sekretärin, ruft die Polizei. Der spanische Invalide wird am Kragen gepackt. Grüezi. Und abgeführt. Pepita, la búsqueda de Paco es muy peligrosa. Die Suche nach Paco ist ziemlich gefährlich. Man hat schon auf mich geschossen. Aber du hast recht. Ich muss dieses Schwein finden. Adios, amor. 2 Monate später ist die Gerichtsverhandlung. José Luis, muss er diese Sachen schon hören? Er ist doch erst 12. Henry Fonda liegt mit Claudia Cardinale im Bett. Yeah. I'm beginning to think I might be a little sorry killing you. Er küsst sie. You like being alive. Seine strahlend blauen Augen blitzen böse. Sie nimmt seine Hand, legt sie sich auf den Bauch. You also like to feel a man's hands all over you. Selbst wenn's die Hand ist, you like it. Die deinen Mann getötet hat. Da küsst sie ihn. Even if they're the hands of the man who killed your husband. Er regt ihn mit ihrer Zunge. Paco. Pepita. Paco schnürt ihr das Hemd auf. Die Brüste greift er an. Zuerst ganz zart, ganz vorsichtig. What a... Ah, que linda eres. What a little tramp. Wie schön. Sie dreht sich auf den Bauch. Is there anything in the world you wouldn't do to save your skin? Präsentiert ihm ihren nackten Rücken. Nothing, Frank. Nein, Pepita, nein. Du bist die Geliebte von diesem Sanchez. Er verfolgt mich. Sag ihm, er soll aufhören mit diesem Unsinn. Ich war die Geliebte von diesem Sanchez. Jetzt gehöre ich dir. Du bist ein Mann. Das ist der Traum, die Vorstellung, die mich krank macht mit 14. Ich liege im Bett. Ich sehe mich stehen in diesem Zimmer, in dem er sie fickt. Ich stehe da. Ich sage, Pepita, bitte. Sie hört mich nicht, ist versunken in der Lust. Ich berühre sie an der Schulter. Sie schaut mich an. Ich sage, Pepita, bitte. Sie lacht, sie schließt die Augen. Sie umarmt ihn, küsst ihn am Hals. Paco. Paco, sagt sie, Follame. Follame. Paco. Ich war krank vor Eifersucht. Todkrank. Hatte tagelang Fieber, konnte mich auch nicht bewegen in diesem Zimmer. Paco. Follame. Ich stand da, neben dem Bett. Follame. Ich hatte keine Kraft, war wie gelähmt. Pepita. Bitte. Paco. Follame. Und das hörte nicht auf. Tagelang stand ich neben diesem Bett. Paco. Wenn ich die Augen schloss, stand ich neben dem Bett. Follame. Schlaf ein bisschen. Ich kann nicht. Ich kann die Augen nicht zumachen. Du musst dich nicht fürchten. Vor nichts. Ich sitze da neben dem Bett. Die ganze Nacht. Mach sie zu, deine Augen. Mach sie zu. You also like to feel a man's hands all over you. You like it? Und plötzlich ist die Lust da. Even if they're the hands of the man who killed your husband. Ich stehe neben diesem Bett. Die Lähmung ist verschwunden und eine Erregung ist da. Ein Fieber, eine andere Art Fieber, ein Prickeln über den ganzen Körper. Was ist mit dir? Was? Nichts, nichts. Soll ich dir ein Glas Wasser bringen? What a... Ja, bitte. Oder Tee kochen? What a little tramp. Ja, Tee, Tee bitte. Is there anything in the world you wouldn't do to save your skin? Sie geht aus dem Zimmer und meine Hand fliegt hin zu dieser Erregung und Pepita schreit vor Lust, Paco stöhnt, grunzt und ich... Ich habe ihr nie wieder einen Brief geschrieben. Nie wieder. Die nächsten 2 Jahre sind grau. Wie ein offenes Rasiermesser gehe ich herum. Ich langweile mich, ich provoziere Streit und Schlägereien auf Partys. Sabes lo que te digo? Que te fallo un pulpo. Calla la boca. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich den Film. Ich kann mir jede Szene anschauen. Dann stehen wir uns gegenüber. Endlich. Ich ziehe das Messer aus dem Stiefel. Paco bleibt stehen, schaut mich an. ¿Qué es lo que quieres? Plötzlich sehe ich eine Großaufnahme. Das Gesicht von Charles Bronson. Die Kamera fährt langsam auf sein Gesicht zu. Er sieht Henry Fonda auf sich zukommen. Das muss vor Jahren gewesen sein. Fonda hat einen Bart damals, sieht jünger aus. Er kommt auf die Kamera zu, bleibt stehen, zieht eine Mundharmonika aus der Brusttasche und sagt: Na los, spiel mir das Lied vom Tod. Bronson ist 14 damals, ein schmutziger, junger Mexikaner. Die Kamera weicht langsam zurück, sodass man Stiefel sieht. Auf den Schultern des 14-Jährigen steht ein Mann mit einer Schlinge um den Hals. Die Schlinge ist am Seil einer Glocke befestigt, die an einem Balken hängt in einem Torbogen, mitten in einer staubigen, öden Landschaft. Der Mann ist tot, sobald dem 14-Jährigen die Kräfte verlassen. Er ist ebenfalls Mexikaner. Und man denkt, das ist sein Bruder. Sein Vater. Schnitt auf das flehende Gesicht des Buben. Dazwischen das lachende Gesicht von Henry Fonda. Riesengroß, das Auge des 14-Jährigen, aus dem eine Träne rinnt. Das strahlende Gesicht des Henry Fonda. Dann der Mann mit der Schlinge um den Hals. Er spürt, er hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Und er verflucht Henry Fonda. You son of a bitch. Er wird dich eines Tages erledigen. Und er tritt den 14-Jährigen weg. Schnitt auf den Stürzenden. Die Kamera schwenkt mit, bis er am Boden aufschlägt. Die Glocke läutet 3-mal. Ich steche zu. 3-mal. Ha! Paco schaut mich mit großen Augen an. Er hat einen Revolver in der Hand, aber er kann nicht mehr abdrücken. Er sinkt auf die Knie. Wer bist du? ¿Quién eres? Ich werde diesen Paco, diesen Mörder, dieses feige, hinterhältige Schwein finden. Ich werde ihm ein Ohr abschneiden und es dir aufs Grab legen. Das schwöre ich dir. Als ich zum ersten Mal in die Gefängniszelle komme, ich bleibe an der Tür stehen, sehe ich zwei Typen. Der eine sitzt oben auf einem Stockbett. Der andere kniet neben einem Kübel Wasser und schrubbt den Boden. Der von oben schreit: Hey, Stronzo! Wie lange dauert das heute? Der von unten sagt nichts. Se scendo, ti ammazzo di botte! Wischt den Boden. Lethargisch. Als hätte er ein Valium-Intus. Muoviti, pezzo di merda! Ich sage zu dem Typen oben: Che passa? Tranquillo, eh? Was schreist du? Steig herunter und hilf ihm. Du siehst doch, in welchem Zustand er ist. Da schaut er mich an. Der von oben. Zum ersten Mal. Überrascht. Ungläubig. Amüsiert. Senti, bello. Du hast genau zwei Möglichkeiten. Primo. Du setzt dich hier oben. Neben mir. Secondo. Du hilfst dem Schweizer. Beim Putzen. Hai capito, caro? Ab diesem Moment saß ich oben. Ey, cabron. Raphael. Get the foie un pulpo. Und dein Großvater ist auch noch stolz auf dich. Ich sage ihm, schau, wo mein Engel gelandet ist. Bist du jetzt zufrieden? José Luis, bist du zufrieden? Und weißt du, was er mir antwortet? Der Junge hat getan, was er tun musste. Er hat es geschworen. Am offenen Grab hat er es geschworen. Und er würde es noch einmal tun. Das ist nicht wahr, Raphael. Du tust mir das nie wieder. Hast du gehört? Hör nicht auf deinen Großvater. Hör nicht auf ihn. Erinnerst du dich? Damals in der Küche, als ich ihm sagte, dieser Film, das ist nichts für meinen Kleinen. Er ist doch erst 5. Er fürchtet sich. Da hat er gesagt, aber das ist doch nur Kino. Und er geht zur Kommode und nimmt seinen Revolver aus der Schublade und erschießt mich. Beinahe. 2 Jahre. 2 Jahre sitzt sie täglich bei mir. Hör nicht auf deinen Großvater. Hör nicht auf ihn. Von 1 bis 2. Erzählt von den 30er Jahren und füttert mich mit Vitaminen. Hast du gegessen? Hast du ordentlich gegessen? Abuela, son las dos. Es ist 2 Uhr. Dann werde ich jetzt gehen. Gut. Also, bis morgen. Und Raphael, benimm dich, ja? Dann stehen sie da eines Tages, der Großvater und sie. Stell dir vor. Mit Tränen in den Augen. Sie schließen das spanische Sozialamt in Basel. Sie müssen zurück nach Spanien. Was wird jetzt aus ihm? José Luis. Die Großmutter überreicht Riesenpackungen Vitamintabletten. Der Konsul persönlich verspricht, dass er sich um mich kümmern wird. Raphael, du wirst dich wundern, dass ich dich heute schon wieder besuche. Was macht der Konsul wieder da, wirst du denken? Er hat mir doch erst vorgestern die Vitamintabletten gebracht. Aber, weißt du, heute in der Früh habe ich ein Telegramm erhalten. Ein sehr ernstes Telegramm. Setz dich. Er kann sich doch setzen, Herr Direktor. Danke. Ein Telegramm von deiner Großmutter unterschrieben. Sein innigster Wunsch ist es, Raphael noch einmal zu sehen. Ja, so ist es gut. Ich habe vor einer Stunde mit deiner Großmutter telefoniert. Sie sagt, der Gesundheitszustand deines Großvaters ist sehr ernst. Aber die Ärzte meinen, er kann sich auch wieder erholen von diesem Schlaganfall. Der Herr Direktor und ich jedenfalls haben uns mit den zuständigen Stellen der Justiz beraten. Du hast dich in den letzten beiden Jahren seit der Rückkehr deiner Großeltern nach Spanien sehr gut geführt. Wir sind übereingekommen, dir das noch verbleibende Jahr deiner Haft zu erlassen. Raphael, escucha. Pepita ist da casada. Pepita hat geheiratet. Vor einem Jahr schon. Ein meiner Enkel, ein Idioten. Tranquillo, eh? Tranquillo. Wir wollten dir das damals nicht sagen. Mach keine Dummheiten in Spanien, eh, Raphael? Mach keine Dummheiten. Und, Raphael, wenn dein Großvater noch einmal aufwacht, gibst du ihm einen Kuss von mir. Das ganze Dorf war am Friedhof. Ich steht dort, Tränen in den Augen. Wenn ich sie schließe, sehe ich den Großvater mit einem Koffer in der Hand tanzen. Pepita schaut mich mit glühenden Augen an. Der Sarg wird in die Erde gesenkt. Die Großmutter wirft einen Strauß Rosen ins Grab. Am Abend ist die Totenfeier. Queridos amigos, der Filmclub lädt ein zu einer Aufführung des besten Films des Jahrhunderts. Queridos miembros del cineclub, el cinematógrafo. Wieder ist das ganze Dorf versammelt. Dann der Film. Ich kann mich nicht konzentrieren. Spüre einen Blick in meinem Nacken. Rafael. Pepita. Feuer. Sitzt zwei Reihen hinter mir. Feuer. Neben ihrem Ehemann. Plötzlich steht sie auf, verlässt das Kino. Ich warte ein paar Minuten. Dann dränge ich mich durch die Reihe. Pardon. Que le pasa? Was hat er? Está llorando. Er weint. Das war der Lieblingsfilm seines Großvaters. Rafael. Esperamos. Sollen wir warten? No, no. Hey, Sánchez. ¿Y? ¿Hablas conmigo? Venga, ven para afuera. Ich soll mit dir hinaus auf die Straße. No, ahora mismo. Pa' que te mate. Du willst mich erschießen, weil ich deine Frau geliebt habe? Los, komm. Komm, sag. Ich will, dass du mit mir hinauskommst, auf die Straße. Dass ich dich erschießen kann, weil du meine Frau geliebt hast. O te pego un tiro aquí mismo, okay? Sabes lo que te digo? Während du im Kino warst, während du zuschauen musstest, wie dieses Arschloch von Henry Fonda mit seinen dreckigen Fingern die Brüste der Claudia Cardinale angreift, habe ich eine Pepita gefickt. Und weißt du, was sie gesagt hat? Muy bien. Sie hörten, Rafael Sánchez erzählt, Spiel mir das Lied vom Tod. Hörspiel von Eberhard Petschinger und Rafael Sánchez. Mit Jennifer Minetti, Norbert Schwintek, Urli Jeggi, Wolfgang Pampel, Josephine Platt, Maurice Faré, Nelly Riggenbach, Erwin Wögenstein, Martin Bob, Rodolfo Seas Araya, Carmen Garcia, José Luis Garcia und Rafael Sánchez als Rafael Sánchez. Tongestaltung Vreni Palm, Hertha Schumlitsch und Gerhard Wieser. Musik Wolfgang Mitterer und Ennio Morricone. Regie Petschinger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 1998.